Haller verschmähten die beim höllischen Element. Ich wollte, ich wüsste, was ärgerst, dass sie's fluchen können. Was hast? Was petzt dich dann so sehr? So kein Gesicht sah ich in meinem Leben. Ich möchte mich gleich dem Teufel übergeben, wenn ich nur selbst kein Teufel wäre. Hat sich dir was im Kopf verschoben? Es kleid dich gut, das Rasen und das Toben. Denkt nur, den Schmuck, den ich Margreten schaff, den hat ein Pfaff hinweggerafft. Die Mutter kriegt das Ding zu schauen. Es fängt ihr heimlich an zu grauen. Die Frau hat gar einen feinen Geruch, schnüffelt immer im Gebetbuch und riecht seinem jedem Möbel an. Ist das Ding heilig oder profan? Und an dem Schmuck, da spürt sie's klar, dass dabei nicht viel Segen war. Mein Kind, rief sie, ungerechtes Gut befängt die Seel, zehrt auf das Blut. Wollen's der Mutter Gottes Wein wird uns mit Himmelsmanna freuen. Margretlein zog ein schiefes Maul. Ist halt, dacht sie, ein geschenkter Gaul, und wahrlich gottlos ist nicht der, der ihn so fein gebracht hierher. Die Mutter ließ einen Pfaffen kommen. Der hatte kaum den Spaß vernommen, ließ sich den Anblick wohlbehagen. Er sprach: Ach, christlich so gesinnt, wer überwindet, der gewinnt. Die Kirche hat einen guten Magen, hat ganze Länder aufgefressen und doch noch nie sich übergessen. Die Kirch allein, meine lieben Frauen, kann ungerechtes Gut verdauen. Das ist ein allgemeiner Brauch. Ein Jud und König kann es auch. Strich drauf ein, Spange, Kett und Ring, als wären's eben Pfifferling. Dankt nicht weniger und nicht mehr, als wenn's ein Korb voll Nüsse wär. Versprach ihnen allen himmlischen Lohn. Sie waren sehr erbaut davon. Und Gretchen? Sitzt nun unruhvoll, weiß weder, was sie will noch soll, denkt ans Geschmeide Tag und Nacht, noch mehr an den, der sie gebracht. Des Liebchens Kummer tut mir leid. Schaff du ihr gleich ein Neugeschmeid, am ersten war ja so nicht viel. Oh ja, dem Herrn ist alles Kinderspiel. Und mach und richt's nach meinem Sinn, häng dich an ihre Nachbarin, sei Teufel, doch nur nicht wie Brei. Und schaff einen neuen Schmuck herbei. Ja, gnädiger Herr, von Herzen gern. So ein verliebter Tor verpufft euch Sonne, Mond und alle Sterne zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.